Book 2 50 50 50 Di kolam renang Im Schwimmbad Im Schwimmbad Hari ini panas Heute ist es heiß Heute ist es heiß. Apakah kita pergi ke kolam renang? Gehen wir ins Schwimmbad? Gehen wir ins Schwimmbad? Apakah kamu sedang ingin berenang? Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Apakah kamu punya handuk kecil? Hast du ein Handtuch? Hast du ein Handtuch? Apakah kamu punya celana renang? Hast du eine Badehose? Hast du eine Badehose? Apakah kamu punya baju renang? Hast du einen Badeanzug? Hast du einen Badeanzug? Bisakah kamu berenang? Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Bisakah kamu menyelam? Kannst du tauchen? Kannst du tauchen? Bisakah kamu melompat ke dalam air? Kannst du ins Wasser springen? Kannst du ins Wasser springen? Di mana ada pancuran air? Wo ist die Dusche? Wo ist die Dusche? Di mana kamar ganti pakaian? Wo ist die Umkleidekabine? Wo ist die Umkleidekabine? Di mana kacamata renang? Wo ist die Schwimmbrille? Wo ist die Schwimmbrille? Sedalam apa airnya? Ist das Wasser tief? Ist das Wasser tief? Seberapa bersih airnya? Ist das Wasser sauber? Ist das Wasser sauber? Seberapa hangat airnya? Ist das Wasser warm? Ist das Wasser warm? Saya kedinginan. Ich friere. Ich friere. Airnya terlalu dingin. Das Wasser ist zu kalt. Das Wasser ist zu kalt. Sekarang saya mau keluar dari air. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.